Too big to fail? Die gesellschaftliche Legitimation des Gewinns liegt im Risiko des Verlustes, wenn etwas schiefgeht. Das muss selbstverständlich auch für Banken oder präziser für deren Eigentümer gelten. Der problematischste Aspekt der vergangenen Krise lag darin, dass dieses Prinzip außer Kraft gesetzt schien und teilweise auch außer Kraft gesetzt war. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen der Existenz einer Bank und dem Kapital ihrer Aktionäre. Wenn eine Bank nur durch staatliche Hilfen gerettet werden kann, so muss für die Zukunft klar sein, dass zuerst das Kapital der Aktionäre zum Einsatz kommen muss. Auch sollte der Staat seine Hilfen grundsätzlich nicht mehr in Form von Eigenkapital ersetzenden Darlehen oder von Garantien geben, sondern als Einlage ins Stammkapital. Wo aufgrund der dadurch geänderten Mehrheitsverhältnisse ein Squeeze-out der privaten Aktionäre möglich ist, sollte dieser durchgeführt werden. Schreibt die Bank wieder nachhaltig schwarze Zahlen, kann sie reprivatisiert werden. Der Erlös kommt dann allein dem Staat zugute. Wichtig sind das Signal und der Sachverhalt. Kein Aktionär einer Bank sollte jemals wieder davon ausgehen können, dass Mittel des Steuerzahlers eingesetzt werden, um seine Anlage vor Verlusten zu schützen. Sondern vor dem Einsatz des ersten Euros des Steuerzahlers sollte seine Aktie wertlos geworden sein. Wird dies zur allgemeinen und glaubwürdig vermittelten Vorgabe für künftige Bankenrettungen, so wirkt das dämpfend auf das Risikoverhalten und beugt der Tendenz zu Moral Hazard vor.